Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Here Paul continues in verse 10. Paulus fährt in Vers 10 fort. I urge you, my brothers and sisters. Ich ermahne euch, meine Brüder und Schwestern. For the sake of our Lord Jesus Christ. Um unseres Herrn Jesus Christus willen. To live in unity with one another. In Einigkeit miteinander zu leben. And put to rest any division that attempts to tear you apart. Und jede Spaltung zu überwinden, die euch zu zerreißen versucht. These are very strong words. Das sind sehr ausdrucksstarke Worte. You know, first Paul starts to praise them and tell them how amazing they are. Zuerst lobt Paulus sie und sagt ihnen, wie toll sie sind. You know, and he's just telling them that God is doing everything, everything is fine. Er sagt ihnen, dass Gott alles bewirkt und alles in Ordnung ist. He's making them strong until the very end. Dass er sie bis zum Ende stark hält. They will even be completely innocent before God. Sie werden sogar vor Gott völlig unschuldig sein. And now he tells them what to do. Und jetzt sagt er ihnen, was sie tun sollen. Isn't this strange? Ist das nicht seltsam? So first he tells them that they are innocent, and now he tells them what they're doing wrong. Erst sagt er ihnen, dass sie unschuldig sind, und dann sagt er ihnen, was sie falsch machen. How can somebody who's doing things wrong be innocent? Wie kann jemand, der etwas falsch macht, unschuldig sein? Well, as the Brazilians would say. Nun, die Brasilianer würden sagen. Boise. Boise. You cannot translate this into English. Das kann man nicht ins Deutsche übersetzen. You know what? Weißt du was? Paul understood that what you are and what you do are two separate things. Paulus hat verstanden, dass das, was man ist und das, was man tut, zwei unterschiedliche Dinge sind. Just because they lived wrong did not mean that they were now sinners. Nur weil sie falsch lebten, bedeutete es nicht, dass sie nun Sünder waren. Just because they lived a life that was not right didn't mean they were not righteous. Nur weil sie ein Leben führten, das nicht korrekt war, bedeutete das nicht, dass sie nicht gerecht waren. You see, Paul knew that it all has to do with the sacrifice of Jesus. Paulus wusste, dass alles mit dem Opfer Jesu zu tun hat. Do you remember in John chapter 8? Erinnerst du dich an Johannes Kapitel 8? When they brought a woman to Jesus who just committed adultery? Als sie eine Frau zu Jesus brachten, die gerade Ehebruch begangen hatte? I have a question. Ich habe dazu eine Frage. What did Jesus do first? Was hat Jesus zuerst getan? To tell her not to sin? Ihr gesagt, dass sie nicht sündigen soll? Or to tell her that your sins are forgiven? Oder ihr gesagt, dass ihre Sünden vergeben sind? See, the first thing that Jesus said is, I do not condemn you. Das erste, was Jesus sagte, war, ich verdamme dich nicht. Then he says, don't sin anymore. Dann sagte er, sündige nicht mehr. So Paul does basically the same thing. Paulus handelt im Grunde genommen genauso. Paul is telling them that it's Jesus' work that made them righteous. Paulus sagt ihnen, dass es Jesu Werk ist, das sie gerecht gemacht hat. It's Jesus' work that keeps them strong until the end. Es ist das Werk Jesu, das sie bis zum Ende stark hält. And because of what Jesus did, und aufgrund dessen, was Jesus getan hat, Paul said, now listen, let's see what you need to do. Sagt Paulus, schauen wir mal, was ihr jetzt tun müsst. In other words, Paul said this. Mit anderen Worten sagte Paulus Folgendes. And he told basically the same things to the Romans. Er sagt im Grunde genommen auch das Gleiche zu den Römern. Because you are perfect in Christ. Weil ihr in Christus vollkommen seid. How can you still sin? Wie könnt ihr da noch sündigen? He didn't say, hey, stop sinning so that you become perfect in Christ. Er hat nicht gesagt, hey, hört auf zu sündigen, damit ihr in Christus vollkommen werdet. No, no, no, no. Nein, nein, nein. That's what religion does. Das macht die Religion. True Christian life in the new covenant. Das wahre christliche Leben im neuen Bund. First by faith puts you inside of Jesus and makes you perfect. Bringt dich zuerst durch den Glauben in Jesus hinein und macht dich vollkommen. Then it declares that you will be strong until the end. Dann erklärt es, dass du bis zum Ende stark sein wirst. And then when you don't live right, this is corrected. Und wenn du das nicht richtig lebst, wird das korrigiert. This is the biblical way to do it. Das ist die biblische Vorgehensweise. So Paul is not suggesting something to them. He's actually urging them. That's very strong. Paulus schlägt also nicht irgendetwas vor. Er drängt sie sogar. Das ist sehr stark. So he says, I urge you for the sake of the name of our Lord Jesus Christ. Er sagt also, ich ermahne euch um des Namens unseres Herrn Jesus Christus willen. What does it mean? Was bedeutet das? You know, here in Brazil, they use the phrase so easily. Hier in Brasilien verwendet man diese Formulierung so leicht. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. You know, if they want something and they don't have the faith for it. Wenn man etwas will und keinen Glauben dafür hat. They just say in the name of Jesus. Sagt man einfach im Namen Jesu. Next year I will speak English in the name of Jesus. Nächstes Jahr werde ich Englisch sprechen im Namen Jesu. You already know they don't. Und man weiß schon, das wird nicht eintreffen. Next year God is going to provide this vacation for me in the name of Jesus. Nächstes Jahr wird Gott mir diesen Urlaub schenken im Namen Jesu. But when Paul is using the name of the Lord Jesus Christ, it's very different. Aber wenn Paulus den Namen des Herrn Jesus Christus benutzt, ist das etwas ganz anderes. He's not saying in the name of Jesus. Er sagt nicht im Namen von Jesus. He's saying for the sake of our Lord Jesus. Er sagt um unseres Herrn Jesu willen. What does that mean? Was bedeutet das? It means because you carry the name of Jesus. Das heißt, weil du den Namen Jesu trägst. That's why you have to live right. Musst du auch richtig leben. I heard a story. Ich habe eine Geschichte gehört. That one day Alexander the Great. Dass Alexander der Große eines Tages. And he was going for a walk. Einen Spaziergang machte. And he found a soldier with his armor. Er fand einen Soldaten in seiner Rüstung. And he was lazy laying under a tree. Faul unter einem Baum liegen. In the middle of the day and just being sleeping there. Mitten am Tag schlafend. And then Alexander the Great stopped him. Da stoppte Alexander der Große. Like he stopped him from his sleep, he woke him up. Er holte ihn aus dem Schlaf und weckte ihn auf. And here is what he said. Und er fragte, what's your name? Wie ist dein Name? The soldier woke up and said, my name is Alexander, sir. Der Soldat wachte auf und sagte, mein Name ist Alexander, Herr. And Alexander the Great said to him, Alexander der Große sagte zu ihm, change your name or change your behavior. Ändere deinen Namen oder ändere dein Verhalten. See, this is exactly what Paul is saying here. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. He's saying, because you carry the name of Jesus Christ. Er sagt, weil ihr den Namen von Jesus Christus trägt. That's why I'm telling you how to behave. Sage ich euch, wie ihr euch verhalten sollt. And tomorrow we tell you what he told them. Morgen werde ich euch berichten, was er ihnen gesagt hat. See you tomorrow. Bis morgen.